den Herrn lobet und preiset, während er Joint kreiset. Ja, die Geschichte des Drogenkonsums in Kellerbach muss auch noch geschrieben werden. Spazieren und ziehe einen Nähner durch. Dann haue mal uns auf die Wies und rauchen endlich Turnpies. Im Park, da hocken wir uns auf die Bank mit dem Joint im Mund. Und daheim brauchen wir noch mal die Wasserpfeife, die ist ja so gesund. Mit seinem köstlichen Duft. Marihuana erfüllt die Luft. Hey! Spazieren und ziehen nochmal eine durch. Da hauen wir uns nochmal auf die Wies und rauchen nochmal ein kleines Turnpies. Im Park, da hocken wir uns nochmal auf die Bank, nochmal mit einem Joint im Mund. Und dahin rauchen wir nochmal die Wasserpfeife, die ist ja nochmal so gesund. Marihuana erfüllt die Luft, Luft, Luft, Luft, Luft, Luft, Luft, Luft. Peter, Wilma, Emmy und Mr. Stowe. Urbogo.